Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zum Das Podcast UFO. Das ist ein neues Intro. Sehen Sie heute Stefan Titz in einem erneuten Kampf gegen die deutsche Sprache. Stefan Titze! Herzlich willkommen, Florentin Will. Man weiß nicht genau, wo führen die Sätze hin. Sind sie eher wie eine Hängebrücke, wo man sich konzentrieren muss und am Ende noch am Ende des Satzes ankommt. Kommt man überhaupt ans Ende oder nicht? Man ist alles ein bisschen so ein Joyride. Ja, es ist ein bisschen spaßig tatsächlich. Es ist ein Adventure. Direkt erst ein Versprecher. Liebe Zuhörer, damit ihr diese Aufregung ein bisschen versteht, Stefan und ich sitzen uns heute mal wieder leibhaftig gegenüber, in der fleischlichen Lust inkarniert und sitzen die wir. Und alle Hörer rollen mit den Augen. Ich kann es mir nicht spüren. Keiner hat Bock darauf, dass wir... natürlich. Aber es ist furchtbar, dich anzugucken. Es kann wieder eine Schicksalsnacht werden heute. Aber ich meine, wir können uns berühren, wir können uns fühlen, wir können in seelischer Zweisamkeit diesen Abend genießen. Stefan stellt sich irgendeinen Timer komisch. Ja, und ich habe eine Stunde eingestellt mal. Damit wir mal genau eine Stunde reden. Ja. Weil ich hab so eine Podcast-Seite gefunden, wo auch die Zeiten stehen. Die durchschnittliche Zeit, die wir pro Folge benutzt haben. Es war ungefähr eine Stunde, eine Minute oder so. Es war mega gut. Es war einfach mega, fast genau. Ja, ich glaube, der Durchschnitt ist immer eine Stunde. Ich glaube, das ist einfach eine Zeit, die der Mensch an sich... der Mensch gewöhnt hat. Ich glaube, letztendlich ist man einfach so an diese Zeitkonformitäten gewohnt. Ich kann dich heute echt nicht einzeln mit dem, das ist das William-Mikro wieder in der Hand. Was wir immer, wenn wir hier aufnehmen, hat einer von uns das William-Mikro. Das ist ein super geiles Mikrofon. Das ist von William Cohn. Man muss ja mal tatsächlich sagen, das ist eines der original besten Roche und Böhmermann-Mikrofone. Eines der sieben Mikrofone, die auf dem Roche und Böhmermann standen. Was ist mit den anderen fünf passiert? Wo sind die? In so einer Schlucht in den Schicksalsberg geworfen. Brennen. Da, wo sie geschmiedet wurden. Genau, ich bin ein Mikrofonträger gerade. Ich habe eines der sieben legendären Mikrofone. Im Moment die magische Macht. Du bist immer mehr zum Arschloch bis zum Ende der Folge. Am Ende bist du ein komplettes Arschloch. Genau. Aber wenn sie irgendwann mal wieder zusammengeführt werden, die sieben Mikrofone, dann entsteht die beste Fernsehsendung aller Zeiten. Wer weiß, ob das vielleicht heute noch stattfindet. Wer heute alles noch dabei kommt, man weiß es nicht. Aber tatsächlich sind diese Mikrofone heute, die wir benutzen, so extrem viel wert, dass es sich tatsächlich lohnen würde, wenn wir während der Aufnahme beschließen, einfach in unser Cabrio zu steigen, nach Mexiko abzureisen und dort den Rest unseres Lebens zu verbringen. Und einen Podcast aufnehmen, haben wir eben schon gesagt. Wir nehmen einfach auf der Reise einen Podcast auf. Und geben auch immer kontinuierlich unsere Koordinaten durch, damit wir gute Geschichten erzählen können. Ja. Wo sind wir gerade? Und man wird uns vielleicht finden. Aber was hat das wert dann? Wann ist es eigentlich so bei iPhones und sonstigen Geräten, dass man, wenn man eine Message schreibt, dass der Ort dann angezeigt wird? Ich finde, es ist immer ein bisschen arg random irgendwie. Ich krieg von Leuten eine Message irgendwie. Hey, wie geht's dir? Send from Berlin oder so. Einfach ganz random. Bei Facebook manchmal dann. Nicht irgendwie. Das ist sehr komisch. Das ist echt komisch. Gibt's da irgendeinen Logarithmus, dass Facebook merkt, wann der Ort relevant ist? Du kannst Ortungsdienst, ja genau. Also so, nach welchem Muster... Sendet aus dem Schlafzimmer deiner Ex-Freundin. Ja, genau so. Das ist, glaube ich, interessant. Ich stelle mir Facebook einfach immer wie so einen Typen vor, der sich mit einem Bier in der Hand dann zurücklehnt und dann so, ja, mal schauen. Mal gucken, was passiert. Und da so 1000 Monitore vor sich hat und in so einem ganz hohen Turm einfach sitzt. Genießt. Genauso wie diese WhatsApp-Häkchen. Ne? Also wie stehst du dazu? Ich hatte viel drüber nachgedacht, ob das der Kommunikation behilflich ist oder nicht. Viel drüber nachgedacht. Es geht. Dass man sehen kann, wenn der Gegenüber die Message gelesen hat oder nicht. Ja. Ist es positiv eigentlich oder ist es nur Schikane? Oder ist also nur ich denke immer ans normale Reden. Und beim normalen Reden ist es ja so, dass du auch merkst, wenn der andere gehört hat, was du gesagt hast. Aber er kann es ignorieren. Ja. Er kann so tun, als hätte er es nicht gehört. Nee. Und kann sich dadurch einen negativen Vorteil verschaffen. Niemand kann das so glaubhaft, dass man dann wirklich denkt, oh, der hat mich nicht gehört wahrscheinlich. Glaube ich nicht. Ich glaube doch. Na, ich glaube auch nicht. Aber ich meine, du kennst es ja, machst du das manchmal, wenn du eine Message kriegst und sie nicht sofort liest, weil du nicht willst, dass der andere sofort merkt, dass du sie gelesen hast? Ja, ich versuche dann so, mich selber zu betrügen und hoffe, dass das iPhone merkt. Ich gucke drauf, aber nur ganz kurz. Ich habe es drauf geklickt, aber ich gucke ganz schnell wieder. Aber weg. Ich hab nicht gesehen, wer es ist, von daher kann dann ich gar nicht wissen, wer geantwortet hat. Hey, sorry Siri, ich habe nicht drauf geguckt, wirklich. Bitte, ey. Ein 20-minütiges psychoanalytisches Gespräch mit Siri, warum du das jetzt gerade nicht konntest. Also hingucken, ganz schnell wieder weggucken. Ja. Das ist visuell, habe ich gerade sehr gute Gags gemacht, aber ich habe es leider nicht mitbekommen. Ja, wenn ihr über Periscope tatsächlich uns zuschauen will, dann macht das. Schaut auf den Periscope, geht mal den, auf Periscope.de. Den wir bei Twitter 3 Stunden nach der Aufnahme gepostet haben. Schaut einfach mal rein, um das leere Studio zu sehen. Aber ich weiß noch nicht genau, was für diesen Haken zählt. Also zählt schon, wenn du es auf deinem Display gesehen hast? Nein, es gibt 3 nicht? Stufen. Das ist okay, ja, erklär mich mal auf. Es gibt die erste Stufe, das ist der eine graue Haken. Ja. Der heißt, der sagt, du hast sie erfolgreich weggeschickt. Ja, das habe ich auch nicht verstanden, aber was heißt das? Also die ist raus aus deinem Handy. Ja, aber das impliziert ja, dass sie im anderen Handy noch nicht angekommen ist. Warum? Ja, genau. Vielleicht weil die kein Netz haben gerade. Ah, okay. Weil er auf dem Mount Everest steht. Ja. oder so. Mhm. Das heißt, oder sein Handy du hast zumindest ist. Dein Handy, hat dein Handy verlassen. Das heißt, es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Es wird irgendwann mal ankommen, wenn das Handy ja. mal wieder empfangen hat. So, dann gibt es zweite Stufe, zwei graue Haken, die der Empfänger hat das bereits empfangen. Mhm, aber noch nicht gelesen. Nicht gelesen. Okay, vielleicht. Ich bin nicht komplett bescheuert. Also ich glaube, aber jetzt komme ich alleine weiter. Danke. Ist mit so einer Kindersprache. Und dann kommen die zwei blauen Häkchen. Und immer die Augen aufreißen. Was machen die kleinen blauen Häkchen? Ja, ich fände es doch gut, wenn es noch ein blauen Häkchen gibt. Er hat es gelesen, aber nicht verstanden. Und zwei blaue, er hat es gelesen ja, und nicht verstanden. Ja, das sind Gags, die jeder schon gemacht hat. Ich weiß, aber ich komme mir tatsächlich gerade extrem alt vor, einfach, weil ich habe das Gefühl, mein Enkel erklärt mir gerade, was ist. Wir haben auch ein graues Haber, die entdeckt neulich. Ja, aber das konnte ich nicht rekonstruieren. Ich habe es nicht mehr wiedergefunden, tatsächlich. Ja, ja, du hast es einfach rausgerissen, weinend. Hast du einen Abend in der Dusche verbracht, hast rausgerissen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ihr da in meinem Kopf gesehen habt, aber vielleicht ist es auch einfach nur Rückstände der letzten durchzechten Nacht. Hobbys, was hast du eigentlich so für... Nein. Nee, mal ganz kurz. Wir haben uns heute was ganz Besonderes vorgenommen. Und zwar haben wir GoButler, unsere Lieblings-App, gefragt. Ja. Es ist keine App, es ist ein SMS-Dienst. Mhm. Wir haben gefragt, was wollen wir als für ein Thema besprechen? Haben den besten SMS-Dienst gefragt, was ist euer Vorschlag? Das machen wir. Ungefragt, ungefiltert, einfach blind übernehmen, was sie uns gesagt haben. Und das Thema ist heute Universum. Mhm. Ja. Das heißt, wir kamen beides in so ein Scheiß-Thema und können uns aussuchen, was wir wollen. Also im Prinzip ist es wieder sowas wie Chancen. So eine Folge zum Abschalten eigentlich, oder? Ja, eigentlich, also wir machen heute mal eine Relax-Folge. Max, Relax. Relax. Ich sag mal, ich will heute den Fokus der Unterhaltung auf den Zuschauer lenken. Dass der Zuschauer sich mal selber überlebt, mach dir deine eigene Unterhaltung. Lass dir selber was einfallen. Du brauchst nicht immer das Podcast-UFO, um einen schönen Abend zu haben, ja? Du hast einen florierenden, vorstellungskräftigen Geist, du hast einen wunderschönen Körper. Genieß die beiden in Kombination. Mach dir heute mal selber einen wunderschönen Abend. Geh mal raus, mach einen Spaziergang, geh baden, erforsche deine Gefühle, geh mal in dich. Du brauchst nicht immer lies Stefan mal ein Buch Titze. Vielleicht auch. Ja, lies mal ein oder Buch. Ich habe jetzt entdeckt, ich habe bei Spotify jetzt ganz tolle Hörbücher. Da kann man wirklich tolle Hörbücher und Hörspiele, kann man ein abendfüllendes Programm hat man da. Ja, genau. Das heißt, wir werden uns euch heute einfach mal präsentieren, was ihr tun könnt, außerhalb von das Podcast-UFO hören. Das ist unsere Aufgabe heute. Okay, was kann man denn so machen? Also wir beide wissen ja anscheinend nicht so viel, das hätten wir es ja gar nicht jetzt gemacht. Ich kann mich auch an die Zeit gar nicht mehr erinnern, wo ich eine Woche lang keine Stunde hatte, wo ich mit jemandem über mein Leben rede. Nee, aber würdest du sagen, du hast dich als Mensch dadurch weiterentwickelt? Also diese Zeit mit sich ich selbst beschäftigen? Ich finde es gut, ich bin immer ein sehr reflektierter Mensch. Ich habe immer sehr oft über mein Leben nachgedacht, über mich nachgedacht, warum ich so bin, wie ich bin, warum ich da so reagiert habe. Ich bin ein sehr, sehr nachdenklicher Mensch. Ja. Und ja, das hat sich nicht großartig geändert. Jetzt habe ich halt so ein Ventil, wo ich es rauslassen kann. Aber hast du das Gefühl, du bist durch diese Selbstreflexion ein glücklicher Mensch geworden? Oder wie gesagt, ich war immer schon sehr eher runter. Wie gesagt, danke, dass du mir nicht zugehört hast. Ich war immer schon sehr Wie bitte? Ich war immer schon sehr selbstreflektiert. Aber jetzt dadurch habe ich ein Ventil. Jetzt kann ich es endlich mal rauslassen. Jetzt kann ich mich mal in meinem Leben dran teilhaben lassen. Aber ich meine, hilft dir diese Selbstreflexion? Oder steht sie dir eher im Weg? Ich habe die Frage nicht verstanden. Bist du durch Selbstreflexion ein glücklicherer Mensch oder nicht? Ja. Ja. Warum? Wie äußert sich das? Du bist ausgeglichener. Du weißt mittlerweile, was dir gefällt, was dir nicht gefällt. Und ja, aber du weißt auch, was deine Probleme sind. Haltung. Ja, genau. Du hast zumindest mal darüber gesprochen. Ja, aber ist es nicht besser, wenn du eigentlich eher ist keine Ahnung so? Hast, was deine Probleme sind? Wenn du keine sind? Ahnung hast über Dinge, hilft es oft, die Dinge zu verinnerlichen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und die Dinge zu erklären wiederum. Also aber glaubst man sagt ja auch als Nachhilfelehrer, also wenn du als Schüler dann mal Nachhilfe gibst, dir das selber nochmal viel hilft, weil du halt die Themen, wenn du die erklärst, komplett verstanden haben musst. Und wenn du das genauso, wenn du über dein Leben redest, in einem Podcast zum Beispiel eine Stunde lang das Podcast-UFO nennst und es 5 Bewertungen auf podcast.de hat, was wir heute entdeckt haben, dann hast du angefangen 5 über deine... 2 Sterne. Genau. Dann hast du angefangen über dein Leben zu erklären, dein Leben zu erklären, und dann hast du es auch verstanden. Das ist ganz gut für dich. Ja, aber ist denn Verständnis unbedingt immer positiv? Also man sagt ja auch, also wenn halt jetzt mal bei der Argumentationsebene, man sagt ja... Ich habe überlegt, wir haben jetzt... Also wir sollten, finde ich, nicht Werbung machen für Flatter. Wir sollten nicht Werbung machen dafür, nein, dass man uns das spenden kein kann. Fall. Man sollte nicht, also ich würde nicht gerne die URL flatter.de / das Podcast-UFO erwähnen. Nein. Einfach, weil man uns da spenden kann und uns da ein bisschen helfen kann, um vielleicht ein neues Mikrofon zu kaufen. Wo wir gerade im Einleiten gesagt haben, dass es im Mikrofon so viel wert sind, dass wir damit das Land verlassen könnten und den Rest unseres Lebens davon leben können. Ich glaube, wir sind also wir verdienen keine Spenden. Also ich meine, ganz ehrlich, wir verdienen keine Spenden. Aber ich dachte, man kann da richtig viel Geld verdienen. Dachte ich immer. Ja, man meinte so 3 Euro. Ich glaube, man kann damit auch schon viel Geld verdienen, wenn man eine große Reichweite und viele Leute, die einen hören. Aber haben wir ja nicht, von daher. Und wir brauchen auch kein Geld. Aber sind wir die Menschen, die man spenden sollte? Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich meine, man hat ja auch ein bisschen das Bedürfnis, was zurückzugeben. Ne? Also so eine Beziehung ist ja immer ein Geben und Nehmen. Und wenn man immer nur nimmt, fühlt man sich irgendwann schlecht. Das ist beim Podcasten genauso wie bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Und deswegen kann man... Aber unsere Hörer geben uns total viel. Unsere Hörer geben uns... Ja. Klar, Feedback und ganz tolle Bilder und auch diesen tollen Tweet, den wir bekommen haben, wo eine Hörerin gesagt hat, dass sie Sex hat, während sie unseren Podcast... Ja, das stimmt. Paula, da wollen wir eigentlich tatsächlich mal drauf... Pauline, tatsächlich haben wir, ich finde es immer ganz schön, wenn man Menschen direkt in Schubladen stecken kann. Und ich glaube, bei uns beim Podcast UFO in der Hörerschaft passt das ganz gut. Und zwar werden wir hauptsächlich von Menschen gehört, deren Name mit Paul anfängt. Wir haben eine Paula, wir haben eine Pauline, die uns regelmäßig schreiben. Und ein Kevin, keine Ahnung, wie der zu uns gekommen ist. Und ein Kevin. Das heißt, wenn ihr Paula oder Pauline heißt, besteht eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass ihr gerade das Podcast-UFO hört. Herzlich willkommen an der Stelle. Herzlich willkommen erstmal an der Stelle. Was macht ihr hier? Ihr habt offensichtlich ein aktives Sexleben. Von daher, was macht ihr uns beiden Idioten dabei zuzuhören, wie wir versuchen zu erklären, warum wir keinen Sex haben? Also man kommt drauf an, mit wem jetzt? Ich glaube, meinst du, ist es möglich? Das war eine Feedline für eine Punchline-Video, aber nicht klar. Meinst du, ist es möglich, mit jemandem Sex zu haben, der dann schlechter ist, als das Podcast-UFO zu hören? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sehr gut mit Leuten Sex haben kann, die nicht bei Bewusstsein sind. Ja. So, dass du die Erfahrung nicht gemacht hast. Okay. Aber letztes Mal hatten wir so ein krasses Delay, ne? Ich hab die Folge geschnitten und es war wirklich schlimm. Mhm. Weil ich habe immer was gesagt, dann kam eine halbe Stunde lang nichts, dann immer kam eine Lache von einem Witz, den ich davor gemacht habe irgendwann. Es war einfach nur furchtbar anstrengend und auch gar nicht schneidbar. Am Anfang haben wir gesungen und das war wirklich das Beste, was wir gemacht haben, jemals. Wenn wir nicht gesungen hätten, hätte ich niemals das synchronisieren können. Ja. Was hast du gemacht nochmal genau? Du hast ein VPN aktiviert. Ich habe jetzt nämlich Netflix.com tatsächlich entdeckt für mich, also die amerikanische Variante. Was ist da denn mehr drauf? Was haben die denn anderes? Wahnsinnig viele, ganz viele amerikanische Serien, die es in der deutschen Version gar nicht gibt und alles so. Von daher ist es tatsächlich sehr gut, aber man muss so einen VPN-Service machen, der eben auch mal so ganz, ganz fies reizt, so der auch mal so kommt, so. Also VPN bedeutet, dass man über einen Proxy-Server dann. Ja, aber du kannst bei dir ja nicht mehr so viel kaputt machen eigentlich. Ja, nee, aber das ist dann immer schon so, sehr viel im Argen, du machst es an und dann sagt er, ja, ich erfülle alle deine Träume. Alles wird gut, du kannst alles anschauen, was du willst. Und langsam drosselt der deine Bandbreite. Immer weiter und denkst, was ist denn los? Irgendwie, warum lädt denn nichts? Und irgendwann kommt dann so ein Pop-up, so, so ganz nebenbei gerade erwähnt. Es gibt auch eine Premium-Version von unserem VPN-Ding, ne? Also jetzt nur, falls es da Bedarf gäbe, da hast du dann doppelte Bandbreite und unlimitiert und so. Und dann kommt man rein. Du hast erstmal Bandbreite. Ich zahle auch instant. Habe sofort gezahlt, aber es hat immer noch nicht funktioniert. Habe wieder gelöscht. Auf jeden Fall. Ich bin immer sehr schnell dabei, Geld auszugeben. Ja, dazu Watch Ever auch. Boah, ich habe gegessen zum ersten Mal. Du hast Watch Ever dir geholt, hast bezahlt und dann wieder gekündigt, weil du gemerkt hast, dass die Serie, die du da gucken wolltest, ich wollte eigentlich nur ist. Eine Serie haben, Curb Your Enthusiasm, und habe gemerkt, dass es die nicht mehr gibt anscheinend. Früher gab es die und habe sofort wieder gekündigt und habe 10 Euro. Wie hieß die Serie? Curb Your Enthusiasm. Larry Davids, es ist ungefähr das amerikanische Pastewka. Als die Vorbildsendung von Pastewka. Ist das eine Vorbildsendung von Pastewka? Ja, genau. Och Mensch, ey. Was? Wieso? Ich dachte, dass Pastewka was Eigenständiges wäre. Nein, nichts ist was Eigenständiges. Deutschland hat nichts Eigenständiges. Ja, aber das ist doch scheiße. Gar nichts. Ich habe immer gesagt im Ausland, ja, wir haben Tatortreiniger, wir haben Pastewka, wir haben Stromberg. Okay, wir haben Tatortreiniger und Pastewka. Das sind eigentlich die beiden. Ich bin mir sicher, wenn man lange genug nachforschen würde, würde man auch das Vorbild von Tatortreiniger finden. Genau. Von daher kommt man da, Scheiße auch. Glaube ich, eigentlich nicht. Das ist echt traurig, oder? Nicht zustande. Das Podcast-UFO gibt es sogar noch nicht. Nee. Auch in keiner anderer Form. Im ganzen Universum gibt es nur ein Podcast-UFO. Wir essen Gelee-Bananen tatsächlich. Mal reinhören. Und wir haben sie gekühlt. Und hast du gerade das William-Mikrofon in die Gelee-Bananen angesteckt? Nein. Bist du wahnsinnig? Im Universum gibt es nur ein Podcast-UFO, was ja auch passt. Ne? Wir haben ja diese Weltraum-Atmosphäre, diese Weltraum-Ästhetik gewählt für unseren Podcast aus gutem Grund, denn wir fühlen uns im Universum zu Hause. Ich bin ein Universums-Freak. Die Erde, die Welt kann uns nicht mehr halten. Die Welt ist uns einfach als Spielplatz zu klein geworden. Wir sind expandiert ins Universum. Wir fliegen draußen herum in unserem kleinen Podcast-UFO, weil wir nicht genug kriegen können. Wir schauen nach vorne, wir wollen weiter, wir wollen gucken, was ist hinter dem Horizont, was ist am anderen Ende des Universums. Und das Universum expandiert ja stetig. Ja. Und das ist etwas, was mich persönlich total freut. Ja. Immer gibt's mehr, immer passiert ein bisschen mehr, alles geht nach vorne. Es wird nie langweilig im Universum. Im Gegenteil, alles wird größer, alles wird komplexer, alles wird schwieriger durchschauen. Ja. Reflexion ist dadurch sehr wichtig. Hey, und das Universum expandiert, ich kann es nicht oft genug sagen. Und ich habe auch... Der einzige Fakt, den du dir überlegt hast zu dem Universum, ist, Universum expandiert. Wow. Weißt du, wie man das entdeckt hat, dass das Universum expandiert? Man hat ins All geguckt und hat alle Galaxien haben einen roten Schimmer. Und das heißt, Rot ist die längste Wellenlänge, die ein Licht hat. Licht ist mein Thema, ich bin ein Lichtfreak. Du versuchst auch jedes Thema einfach zu Licht, zu, Licht bringen, zu lenken. Licht hat auch viele Musik Chancen. Ist geil, aber Licht ist auch geil. Nee, Rot die längste Wellenlänge. Und wenn etwas sich wegbewegt, ist der Doppler-Effekt. Hat's eben die höhere Wellenlänge. Und da alles rot ist um uns herum, dachte man, oh, okay, das bewegt sich weg, das ist plausibel. Wenn es näher kommt, ist es richtig? Blau. Blau, sehr gut. Hey, hui, scheiße. Hey. Ich erkläre gerade jemandem was, der mehr von dem Thema versteht als ich. Okay. Das ist mein guter Punkt. Ja, tatsächlich, also Universum ist ein spannendes Thema und tatsächlich viel passiert. Aber also, ich finde das ja alles sehr interessant, so diese ganze Physik und so, wie das entdeckt wurde und alles so. Ich leg mich mal hin. Aber es gibt ja immer so dieses Zitat so, wenn man in die Sterne schaut, fühlt man sich ganz klein, so in Relation zu den Sternen. Aber es ist auch so. Aber ich hatte dieses Gefühl noch nie. Nein? Noch nie. Ich habe mich noch nie klein gefühlt, nur weil es was Größeres als mich gibt. Was ist das denn? Das ist eine Logik, die ich noch nicht so ganz durchschaut habe. Natürlich ist man nur sandkornhaft klein. Ich bin 2 Meter groß ungefähr. Aber man lebt ja nicht im Universum, man lebt ja auf der Erde. Ich bin 2 Meter groß ungefähr und ich sehe mich schon als das Größte, was es gibt auf der Erde ungefähr. Ja. Und wenn ich in die Weite hinaus sehe und dann sehe ich den Mond zum Beispiel. Ich habe immer zum Beispiel, wenn ich den Mond sehe, habe ich immer das Gefühl, das ist ganz schön krass, dass da so ein Riesending um die Erde fliegt. Ja. Das ist, mehr fühle ich nicht. Dann checke ich meinen Twitter-Feed, weil ich ein ADHS-Typ bin. Das ist eigentlich, darum geht's. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich auf den Mond gucke, denke ich mir immer, wow, das ist ganz schön krass, was es so alles noch gibt. Und wenn du überlegst, dass eine Sonne halt unfassbar groß ist und davon Milliarden über Milliarden Sonnen da oben rumstecken, das ist ganz schön krass. Ja. Aber guck mal, also manchmal denke ich mir, ich wäre lieber in einer Ehrenzeit geboren. Zum Beispiel so in den 80ern. Weil man da lustig rumlaufen konnte, alle waren gut gelaunt, alle hatten ein bisschen was Frauen eingeworfen, hatten nichts zu sagen, gar nichts zu sagen, wurden getreten, geil. Und jetzt ist alles so auch ganz cool, man hat Smartphones und so, in ein paar Jahren hat man noch coolere Dinge, aber irgendwann kann man zum Mars fliegen und da seine Großeltern besuchen oder so. Ja. Also, was es für die auch normal sein wird. Was ist denn da, ist es nicht dann die uncoolere Zeit, in der wir jetzt leben? Ist nicht jede Zeit cooler als der, in der man jetzt lebt? Ja, eben. Deswegen ergibt es auch keinen Sinn, sich in eine andere Zeit zu wünschen eigentlich, oder? Weil selbst wenn du in einer anderen Zeit leben würdest, auch ja dann deine Zeit die uncoolste wäre. Ja, aus eigenem Empfinden. Ja. Aber jetzt nur objektiv betrachtet, ist was die bessere Zeit? Natürlich da, wo die Menschen, zum Beispiel Toleranz. Früher haben Frauen keine Rechte gehabt. Heute wissen wir, auch objektiv kann man sagen, dass es Quatsch war. Ja. Und dass man, ja, aber das haben die damals ja objektiv nicht gedacht. Damals hat man gesagt, objektiv, die damaligen Stefan und Florentin Podcast-Ufo-Leute haben wahrscheinlich gesagt, hey, wir sitzen hier in unserer Burg, wir hassen Frauen und das ist voll objektiv auch richtig betrachtet und okay so. Ja, aber das ist doch heutzutage auch anders. Vielleicht ist irgendwann gibt's auch eine objektiv beste Zeit in der Welt, in der man leben kann. Oder es entwickelt sich halt immer weiter, es wird immer, immer besser. Es hört nie auf, besser sind zu werden. Frauen die neuen Männer. Ja, vielleicht. Vielleicht, aber wenn das objektiv so besser ist, als wie es jetzt ist, vielleicht. Ja, man weiß es nicht. Ja. Glaubst du, es ist immer objektiver wird alles? Alles ist immer Nein, besser ich glaube, es geht schon bergauf und bergab. Also ich meine, man sieht ja Mittelalter und so, da gingen ja die ganzen Errungenschaften von der Antike mehr oder weniger kaputt und alles, da ging es wieder bergab und alles wieder religiöser Fanatismus. Die man sehr interessant findet. Ja, klar, natürlich, irgendwo schon. Aber es ist halt schwer zu sagen. Das hat auch nichts mit dem Thema Universum zu tun. Ich habe mir 4 Universums-Gags aufgeschrieben, die würde ich jetzt schon langsam mal gerne unterbringen. Du hast echt Gags? Nein, ich habe mir keine Gags aufgeschrieben. Tatsächlich. Nee, ich wollte nur sagen, dass dieses, es ist halt einfach unglaublich, Universum, ne? Und danke. Hey! Mit dieser Einschätzung. Captain Obvious ist auch da. Ja, mit dieser Einschätzung. Nee, aber. Ist einfach unglaublich. Wo glauben wir das jetzt hin? Ich weiß es nicht. Universum ist halt so, es ist halt so ein scheiß grobes Thema, weil es halt einfach ja, alles Ja, wir haben aber Go Butler gefragt. Aber ich werde es aber besser wissen als wir. Aber fucking Go Butler ist halt, sollte einfach nicht die Themen auswählen tatsächlich. Das ist halt einfach vielleicht die Lehre, die wir heute das gezogen haben. Ideen. Dass im ganzen Universum jeder hätte uns Themen beitragen. Wir haben ein Scheißthema gewählt. Da haben wir gesagt, komm, ab jetzt nie wieder Scheißthemen. Ziehen es eine Woche lang durch und die nächste werfen wir alles über Bord. Aber letzte Woche hatten wir die Idee, dass Hörer uns Voicemail schicken können. Ja, das ist wollen nicht wir da passiert. Mal kurz, wollen wir da mal kurz gucken, was wir schauen ist. Mal ganz wir kurz. Wir hören mal ganz kurz rein, was warte, und bitteschön. Ja, das waren alle, glaube ich. Das waren alle. Ja, vielen Dank dafür. Ja, wir hoffen, dass es nicht abreißt und dass ihr weiterhin uns so tolle Sachen War unser Fehler aber auch. Man kann bei Skype nämlich keine Voicemails hinterlassen. Ja, es war ein bisschen unser Fehler tatsächlich, ja. Wollen wir uns ein Handy kaufen denn, oder ist das zu schade? Nein, von dem Geld, was gespendet wurde vielleicht. Keine Ahnung, das regt mich auch schon wieder alles auf, weil da bin ich technisch schon wieder an meine Grenzen gestoßen, diese ganze Skype-Scheiße. Das macht mich wahnsinnig. Ja, nein, da werde ich emotional, das will ich nicht. Ich habe heute tatsächlich kein Equipment mitgenommen, kein Kabel. Und mir ist eingefallen, ich fahre ja immer montags extrem früh von Berlin nach Köln, also ja, genau. Mitten in der Nacht. Ja. Und das ist immer so eine Art Delirium, so eine Art Albtraum, wo ich irgendwo drin bin, weil man wacht auf, man ist zwischen wach und schlafend und wandelt dann so durch die Gassen. Und dann habe ich mir tatsächlich, weil ich jetzt keine Jacke mehr mitgenommen habe, weil es warm ist, und sonst habe ich immer die Jacke auf mich draufgelegt und über meinen Kopf gelegt, sodass ich nichts mehr sehe, damit ich besser schlafen kann im Zug. Ah. Und jetzt hatte ich meine Jacke nicht dabei. Kapuze. Konnte nichts über mich sehen, aber die Kapuze reicht ja nicht bis ins Gesicht. Ich kann ja auch nicht zu viel in mein Gesicht nehmen, sonst ist meine Frisur wieder. Und ich will auch gar nicht wissen, was in der Kapuze alles drin ist. Weil er hat nur einen Pulli, muss man mal kurz sagen. Ja, genau. Da sammelt sich einen einzigen Pulli, der ist braun. Das ist so ein bisschen der Bauchnabel meiner Garderobe. Und alle werden jetzt sagen, wenn Florentin ein Bild schon mal gesehen hat, er hat immer einen braunen Pulli an. Ja, klar. Es sei denn, er bekommt irgendwie für Auftritte in einer Fernsehsendung ein anderes Kostüm rausgelegt. Ja. Ich will, wenn ich groß bin, in der Zeichentrickserie arbeiten. Und deswegen habe ich mich jetzt schon mal darauf vorbereitet, dass ich jeden Tag dasselbe Kostüm anhabe. Deswegen. Was macht das mit einem? Ist es nicht wahnsinnig auch problematisch, Klamotten zu kaufen? Weil du weißt, nee, es ist das, extrem einfach, was du dir kaufst, willst du dein Leben lang anhaben ab jetzt. Nein, das ändert sich ja schon. Es gibt ja immer so verschiedene Lebensphasen, wo man das dann ändert. Aber an sich versuche ich möglichst wenig. Wie lange trägst du jetzt mit deinen, du hast fünf diese Pullis, sagen wir mal, du hast fünf braune Pullis, die genau identisch sind. Ja. Also wie oft, sagen wir mal, wie lange trägst du das jetzt? Oder wie lange trägst du das schon in dem Outfit? Ja, halt seit gestern, so 2-3 Tage vielleicht. Aber nur braun. Braun hast du schon seit mindestens einem Monat immer. Ja, das schon. Ja, aber wie lange ändert sich dann halt? Wie lange das schon? Ja, jetzt halt, ja, einen Monat ungefähr. Okay. Ja, und irgendwann ändert sich das wieder. Ich versuche halt einfach so wenig Aufmerksamkeit wie möglich in meiner Garderobe zu stecken, wie möglich, weil ich mich damit nicht beschäftigen will. Das ist so eine Lebenseinstellung, wenn du dann in den Laden gehst. Dann sagst du, will ich den Pulli oder den Pulli? Meine Lebenseinstellung. Es dauert, ich werde das 3 Monate lang am Stück tragen. Meine Lebenseinstellung ist, wenn ich in den Laden gehe, ist, ich will sofort wieder raus. Ja, ich hasse nichts mehr als Kleider. Es ist die Hölle auf Erden. Es ist furchtbar. Aber warum? Weil es schrecklich ist, weil ich mich da überhaupt nicht wohlfühle. Ich habe keine Ahnung, ich kann mich mit den Menschen nicht identifizieren. Ich will nicht angesprochen werden. Ich will nicht, dass Leute mir dabei zuschauen, wie ich mir irgendwelche Sachen angucke. Ich will nicht, dass Leute mir dabei zuschauen, wie ich mir überlege, wie ich aussehen möchte. Das will ich einfach nicht. Aber ich habe auch noch nicht irgendwie komplett durchstiegen, wie das mit diesem Internet funktioniert. Du hast deswegen ein Problem muss ich da ab mit und zu Eitelkeit hin. Umzugehen? Ja, absolut, klar. Das ist einfach für mich eine Situation, in der ich mich nicht wohlfühle und ich will nicht, dass mir so Leute in der Situation, in der ich mich nicht wohlfühle, zuschauen. Oh. Und wunderbar. Deswegen zum Beispiel, nee, ich hasse es auch, damit Verkäufern zu interagieren und ich verstecke mich teilweise wirklich vor den Verkäufern, weil ich das so unangenehm finde, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, kann ich Ihnen helfen oder sowas. Wollen wir durchspielen? Wir haben so eine gute Beziehung zu Hörspielen. Okay, kann ich Ihnen helfen vielleicht? Haben Sie ja nee, danke, ich guck nur. Immer das Gleiche. Ich schreie irgendwann die Leute schon an. Wenn ich im fünften Laden bin und Leute sprechen mich an. Nein! Ich will nicht geholfen werden! Ja. Nee, ich tatsächlich, also auch zum Beispiel, wenn ich Kleidung anprobiere, verlasse ich niemals die Umkleidekabine. Würde ich niemals machen. Ich bleibe in der Umkleidekabine, ziehe die Sachen an, merke, okay, ich bin zu fett, ziehe die Sachen wieder aus und das war's. Ich verlasse nie die Umkleidekabine, wie normale Menschen, die dann in dieser Gasse, in diesem Vorhof, dann rumstolzieren und dann sich mit ihrer Frau streiten. Ich nie. Ich bleibe immer in der Kabine drin. Bei mir ist es häufig so, dass ich, weil ich habe sehr lange Beine und deswegen ist es häufig so, dass, das macht absolut keinen Sinn. Aber ich habe einfach... dass ich sehr lange in der Kabine bleiben muss. Manchmal sind Hosen zu eng. Hätte man einfach so anfangen können. Ja. Und dann habe ich immer ein Problem das damit. Liegt aber auch in einem riesengroßen Penis. Ich habe einen wahnsinnig großen Penis. Ja. Und dann gehe ich auch damit raus. Also wenn ich die Hose nicht zubekomme, würde ich auch rausgehen. Ja, und klar, natürlich. Aus Fun zeigen, dass ich die Hosen nicht anbekommen habe. Ja. Wie ist es bei öffentlichen Toiletten mit dir? Sehr, sehr gut. Habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, tatsächlich. Ich liebe öffentliche Toiletten. Ja, liebe ich. Krieg ich nicht genug von. Also ich würde mich immer für die öffentliche Toilette entscheiden, wenn ich die Wahl hätte zwischen privater und öffentlicher. Nee, aber ist tatsächlich, finde ich furchtbar und deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn ich schon weiß genau, was ich kaufe und auch schon genau weiß, wo die Sachen sind, die ich kaufen will. Und ich gehe einfach rein, grab it, leave und das war's. Ja. Würde ich auch nie anders machen. Warum machst du nicht im Internet einfach? Internet ist auch cool. Ja, das weiß ich immer auch nicht genau, weil dann sieht es immer anders aus, dann weiß ich nicht, wie die Farbe aussieht, dann hat man immer so ein Bild im Kopf und dann denkt man, sieht's ganz anders aus und dann sieht man wieder aus wie der letzte Vollidiot. Das ist nicht das Braun, was ich mir vorstelle. Das ist auch Braun, ist auch so eine Farbe. Wie entscheidet man sich aktiv, einen braunen Pulli zu kaufen? Nein, ich habe mal irgendjemanden gesehen, wo ich mir dachte, ach, das sieht doch ganz okay aus, der einen braunen Pulli anhat. Dann habe ich, nein, es ist einfach, ich möchte mit meiner Garderobe so wenig wie möglich auffallen. Das ist meine Intention. Gut, dass wir jetzt darüber reden, wie im öffentlichen Podcast. Nein, aber es gibt ja viele Leute, die wollen sich durch ihre Kleidung abheben und auffallen. Und bei mir ist es exakt das Gegenteil. Ja, ja. Am liebsten würde ich einen Tarnanzug tragen, wenn es mich nicht auffälliger machen würde als jetzt. Weil ich damit einfach nicht. Wie cool wäre eigentlich ein Tarnanzug? Wäre eigentlich schon ziemlich cool. Cool. Ich hatte als Kind ein Tarnnetz. Da hatten wir mal so einen Militärkatalog rumfliegen bei uns in der Wohnung, warum auch immer. Und dann durfte sich jeder irgendwas aus dem Militärkatalog bestellen. Militärkatalog? Ja. Why? Und irgendwie, ich wollte halt klar, ein MiG-29 war dann tatsächlich zu teuer. Was? Ist ein Flugzeug. Und ein russisches Flugzeug. Und ich dachte, du bist Flugzeugfan. Hier hat mir heute die ganze Zeit Fotos gezeigt von sich und seiner Freundin früher, wie sie auch irgendwie Planespotting begangen haben auf einem Flughafen. Ich kenne mich da nicht aus. Auf jeden Fall durfte hast sich dann jeder... Hast du dir das rausgeschrieben? Hast du extra ein Modell rausgesucht aus dem Internet, was du mir jetzt sagst? Nein, MiG-29, da war ich früher Fan davon. War früher mein Lieblingsflugzeug, MiG-29. Auf jeden Fall... wo waren wir gerade? Ach ja, die Militärzeitschrift durfte sich jeder was aussuchen. Mein Bruder irgendwie ein Messer oder sowas. Coole Sachen, der war auch schon älter. Ich bin der Jüngste von meinen Brüdern. Und ich hatte mir ein Tarnnetz. Was hat der denn coole Bruder, der dich immer verarscht hat? Was hat der sich bestellt? Der hat ein Messer, habe ich ja gerade eben gesagt. Der hat sich ein Messer bestellt und der andere, keine Ahnung, irgendwie Tarnfarbe oder irgendwas anderes. Und ich hatte halt so ein Tarnnetz, was halt so ein grünes Netz war, wo so halt so Tarnflecken eingearbeitet wurden. Und dann habe ich in normalen Wohnungen wahnsinnig aufwendig mit essen. Und dann bin ich sofort, als das Tarnnetz angekommen ist, bin ich mit diesem relativ schweren Ding sofort in den Wald gelaufen, hab mich getarnt und hab's dann direkt verloren, weil ich es nicht mehr gefunden habe. Aber es war sehr gut. Das war sehr, sehr gut. Also Kundenreferenzion, sehr, sehr gutes Tarnnetz, ich hab's instant verloren. Es war sofort weg. Ich hab's in die Wiese gelegt und es war weg. Es war sofort mit dem Hund geschmolzen. Also das habe ich auch, wieso findet man, also der Tarnumhang von Harry Potter. Ja. Ist es eigentlich, was Nebenfrage, ist es eins der Heiligtümer des Todes? Ja. Aber es wird nie, der Umhang, der in den Stab Filmen und, wird nie zum Thema gemacht, dass er eines, also da bekommt er diese Geschichte vorgelesen von Hermine, und da wird gesagt, ja, es gibt den Tarnumhang, es gibt diesen Elderstab und es gibt den Stein der Wiederauferstehung. Und er hat aber nie gesagt, oh, hey, geil, einen habe ich ja schon. Das kommt mir sehr bekannt vor. Moment. Dieser Umhang, von dem du gerade gesprochen hast. Hier ist er. Hat er nie gesagt. Nee, er hat einfach gerade gedöst. Aber ich finde, das macht solche Filme realistischer. Das gar nicht. Man sagt ja immer, der Film ist unrealistisch, weil man hätte an dem Zeitpunkt schon sagen können, das ist meiner. Aber so funktioniert die Welt nicht. Es ist oft so, dass Leute oder irgendwie... Er hat ihn verloren und wollte nicht zugeben, dass er ihn verloren hat. Ja. Das ist aber, glaube ich, apropos Umhang. Wo ist eigentlich dieser Unsichtbarkeitsumhang? Hatte ich mal eins? Nee, das hast du nicht irgendwie. Da waren wir nur betrunken und dachten, wir wären unsichtbar. Wir waren gar nicht wirklich unsichtbar. Aber es ist im echten Leben auch, dass man einem davon erzählt, dass man jetzt ein Auto hat und man hört einfach nicht zu. Und Tage später sagt man, oh, du hast ja ein neues Auto. Und dann hat man es gar nicht mitbekommen. Wie ich eben mit dem Messer und deinem Bruder. Zum Beispiel. Und genau das passiert in Filmen auch manchmal. Das ist einfach unabsichtlich dann. Ja, unabsichtlich. Ja, tatsächlich. Aber naja, Harry Potter... Ist auch eine Folge wert, Harry Potter. Aber ist es, glaube ich, ist es, also meinst du, es gibt ja diesen Wunsch, unsichtbar zu sein, ne? Das ist ja so eine grundmenschliche Konstante eigentlich, so bei den Superheldenkräften immer ganz weit oben. Glaubst du, aber es gibt keinen bekannten Superhelden, der unsichtbar werden kann, oder? Das stimmt. Doch, es gibt doch so Invisibility Girl. Oder die waren in allen Comics, man hat sie aber noch nie gesehen. Ja, sie nie. Genau, und die Schauspielerin wurde auch extrem schlecht bezahlt. Also das ist gut. Auch so für Lebensläufe, einfach zu schreiben. Ja, genau. Ja, ich war der Unsichtbarkeitsheld in allen Batman-Filmen, in allen mit Nolan auch gut gedreht. Ja. Cooler Typ. Ich habe in dem Wo ist Waldo-Film mitgespielt. Vielleicht haben sie mich gesehen im Hintergrund. Vielleicht auch nicht. Und nein, aber also das ist ja so eine grundmenschliche Konstante, dass man unsichtbar sein möchte. Ja. Glaubst du, das war im Mittelalter auch schon so, wenn im Mittelalter Kinder gefragt haben, hey, was würdest du lieber, fliegen oder unsichtbar? Oder ist das eher ein moderner Gedanke, weil man so mit Tarnkappentechnologie überhaupt erst die Idee des Unsichtbarseins... Nee. Unsichtbarkeit ist ja auch nicht so ein Ding, wenn man ist da oder nicht da. Das ist halt ein grundlegendes Existenzding, wo ich glaube, dass das schon relativ früh Menschen das Bedürfnis gehabt haben, einfach weg zu sein. Ja, aber wirklich jetzt unsichtbar, also im Sinne von irgendwie halt... dass man nicht gesehen werden kann, aber trotzdem noch agieren kann. Also trotzdem noch Frauen anschauen kann. Ich glaube doch. Aber unsichtbar sein kann. Nee, ich glaube doch. Meinst du wirklich? Da bin ich mir Harry Potter sicher, ist ja auch aus der Bibel gekommen. Ist abgeleitet worden, ja. Die zweite Ableitung der Bibel ist Harry Potter. Zweite Ableitung, sehr gut. kleinen Mathematiker-Gag reingebracht, um die Mathematiker reinzuholen. Ja, die Mathematiker ist alles das Wichtigste. Das ist tatsächlich so. Die Mathematiker und die Informatiker muss man immer ganz nah an seinem Podcast halten, ja, weil die programmieren irgendwelche Viren und verteilen deine Podcasts. Und Grafiker. Ja, auch ganz wichtig. Falls ihr mal wieder ein neues Logo wollt, falls was ihr euch wundert, ist, warum neulich unser Logo gelb war, es war Gelbtag. Es war ja, Gelbsucht. Du wieder was aus der Dropbox gelöscht hast, wo ich mich immer, wenn Leute was aus der Dropbox löschen, fragen, warum löscht man überhaupt Dinge ich aus der hasse Dropbox? Die Dropbox. Weil die immer so viel Speicherplatz wegnehmen, dann lösche ich was und dann ist mir aufgefallen, oh, okay, es ist halt überall. Ja, genau, so. Man hat immer irgendwie 400 Megabyte von 800 Gigabyte und denkt sich, doch, warum habe ich so viel Speicherplatz gekauft? Man agiert dann doch halt immer sehr oft sehr egozentristisch und denkt dann halt, wenn ich es bei mir lösche, ist es halt bei mir weg. Aber es ist bei allen anderen auch weg. Das ist auch so ein typisches Zeichen. Wir haben Weintrauben hier liegen. Kann man viel falsch machen. Wir haben Weintrauben, wir haben ein bisschen die Sinnlichkeit wollten wir heute zelebrieren. Ich dachte eigentlich auch, dass wir zu zweit auf dem Sofa sitzen oder liegen. Ist nicht der Fall. Ich sitze ihm gegenüber auf einem harten Stuhl, während Stefan hier sich auf der Couch räkelt alleine. Aber wie geil das ist, wenn wir nebeneinander säßen in einem Raum ja, und die Wand eine Richtung würden. Gucken. Einfach, ja, das wäre echt cool. So ist ja auch mal die Frage, wenn man sich mit Leuten trifft, so Date oder sowas. Wie setzt man sich hin? Das ist so lustig. Ne? Immer so comedy fällt einfach nebeneinander zu sitzen ja. und leer in eine Richtung zu starren. Das finde ich aber geil. Irgendwann wird man ja sehr alt. Ist das so? Wenn man Sätze einfach nicht zu Ende spricht, der Anfang lustiger ist als das Ende. Wenn man irgendwann sehr alt wird, dann gibt es ja auch diese Cafés, wenn man halt so in Kurstätten oder halt so Badeorten ist. Ja. Zum Beispiel, wo ich mal früher war, im Timmendorfer Strand, da gab es dann immer geile Cafés, wo einfach sehr viele alte Menschen saßen, die in die gleiche Richtung geguckt haben und immer so den Leuten hergeguckt haben, die gerade die Promenade entlang laufen. Ja. Und man geht entlang und dann sieht man mit dich bei einem Tennismatch, sieht man die ganzen Augen, gucken immer dich an, das ist echt lustig. Und ich glaube, je älter man wird, umso lieber guckt man in eine Richtung. Ja, desto lieber synchronisiert man das sozusagen, glaube ich. Aber zum Beispiel auch einfach die unangenehmste Gesprächssituation ist drei Leute an der Bar. Ist, finde ich, so mit das Schlimmste, was man haben kann. Oder vier Leute an der Bar. Wenn einfach vier Leute an der Bar sitzen und einfach zwei in der Mitte unterhalten sich und die außen dann so, ja, cool, kann ich nochmal eine Salzstange haben? Du musst schon sehr laut sprechen. Ja. Und der in der Mitte, wenn er gerade irgendwie, wenn die über ihren Job reden und der in der Mitte nicht mitreden kann, damit über den Blick gesprochen. Stefan war gerade so aufgeregt und zitterig, dass sein Mikrofon aus der Hand gefallen ist. Weil er endlich mal was sagen kann. Weil er endlich mal sagen kann, dass er Erfahrung mit sozialer Interaktion hat. Oh, ich kann zeigen, ich habe Freunde, ich kann zeigen, ich war auch schon mal in einer Bar. Ich würde sagen, wie Kommunikation in Bars schief geht. Ja. Da kenne ich mich selber da aus. Genau, das ja. Genau. Und man ist aufgeregt. Immer die Person außen. Man ist immer die Person, wo man sich auch fragt. Das ist ja auch eigentlich immer eher zufällig, wo man an so einem Tisch sitzt. Aber immer die sozialen Idioten sitzen auch immer an den dummen Stellen. Also das gehört genauso zum sozialen Ich bin sehr schnell schlecht gelaunt, wenn ich auf den falschen Plätzen sitze. Ja, extrem. Ich bin am Anfang mal sehr, sehr bewusst, achte ich darauf, wo ich mich hinsetze. Ja. Ist das, ich frage mich, ob es nur mir so geht. Aber also ich versuche das tatsächlich auch immer. Und zum Beispiel jetzt bald... Aber wir sind auch beide socially sehr awkward. Ja, aber deswegen, je mehr man socially awkward ist, desto mehr muss man ja dagegen arbeiten. Desto mehr, selbstreflektiert, ist man sich des Problems ja bewusst und weiß, man ist socially awkward und muss dem möglichst gute Situationen schaffen. Nicht jetzt wie Dave, der irgendwie von der anderen Tischseite irgendwie noch Annika beeindrucken kann, weil er irgendwie Salzstangen auf sie wirft. Die coolsten Namen, die dir eingefallen sind. Okay, ich mal, Dave war ein bisschen zu cool. Ja. Bleiben wir auf dem Boden. Annika. Ja, aber was ist denn ein cooler weiblicher Name? Charlotte. Lynn? Zoe. Ist Zoe cool? Na, man weiß es nicht. Also zum Beispiel jetzt bald habe ich ein Treffen mit einigen Leuten und ich weiß, dass ich zwei Stunden zu spät komme. So. Und ich weiß jetzt schon genau, wie es aussieht. Du überlegst jetzt schon genau, wie du dich hinsetzt. Ja, genau. Ich überlege mir jetzt schon, ob ich im Vorhinein nicht sagen soll, so, hey, wir sind ja gute Freunde und so. Könnt ihr vielleicht irgendwie einen coolen Platz für mich freihalten? Weil es kommt, also unser innerer Freundeskern, die wir uns schon ewig kennen, und noch ein paar andere Leute. Und ich weiß genau, wie es aussehen wird. Der innere Freundeskern sitzt in der Mitte irgendwie cool zusammen und hat Party und außenrum, so wie bei so einem Gangbang, so die unattraktiveren Männer sind immer weiter außen. Wie so eine Zwiebel. Nach außen wird's immer angegriffen. Also. Du sagst Zwiebel, ich sag wie ein Gangbang aufgebaut, wo man auch immer so merkt, wo man in einem Gangbang. Die Vergleiche sagen viele Leute aus. In einem Gangbang kann man immer genau merken, wie gut man ist, je weiter man außen steht. So, das ist bestimmt genau dasselbe wie bei einem sozialen Gefüge, ist auch ein Gangbang, wo du merkst, okay, ich bin in der dritten Linie und hol mir gerade einen runter, ich werde wahrscheinlich heute nicht mehr zum Zug kommen. Weißt du auch genau, wo du bist einfach. Du kannst es genau abhängig machen. Je weiter weg von der Frau du bist, desto schlechter bist du einfach. Daran kann man es genau ablesen. Und jetzt habe ich oder diese Situation. Zwiebel einfach. Oder eben eine Torte. Torte funktioniert nicht so ganz. Danke trotzdem für deinen Beitrag. Aber jetzt habe ich auch bei so einer Situation, ich weiß genau, wie es ablaufen wird. Ich komme zu spät und hol dir noch einen Stuhl aus dem Keller und ja, oder setze dich aufs Skateboard, okay. Oder geh doch einfach wieder nach Hause, du bist jetzt zu spät, lohnt gar nicht oder mehr. Oder geh wieder nach Hause, ja, was? Okay, cool, ja. Aber ich glaube, der Auftritt ist alles. Also das sage ich mir immer, der Auftritt ist alles. Wenn du zu spät kommst, ist schon mal ein bisschen cool. Weil du stehst im Mittelpunkt plötzlich. Leute reagieren auf dich. Leute müssen aufstehen, um dich zu begrüßen. Ja. Mädchen stehen auf, um dich zu umarmen. Mhm. Du bist aber auch tatsächlich immer sehr fordernd. Also mir fällt gerade ein, du stellst dich hier so da als, oh ja, und dann kriege ich keinen Sitzplatz mehr. In der Redaktion ist es immer so, ich komme 2,5 Stunden früher, komme extra noch vor Redaktionsbeginn, setze mich hin und Stefan kommt an, nee, ich sitze hier. Ich bin im E-Mail-Verteiler, du nicht. Steh auf. So, herrschte mich an. Und man muss dir dann auch gehorchen, ne? Das ist genau dein Wunderpunkt. Du warst einmal in einem E-Mail-Verteiler letzte Woche. Und das war so, hat ihn richtig das angefressen. Mich, ja. Wenn alle im E-Mail-Verteiler sind, nur man selber nicht. Das ist einfach eine dumme Situation. Das war auch ja, mal. Das ist Mobbing. Es gab in der Firma, gab's eine interne Liste. Oh shit. Eine interne Liste. Und ich war fest angestellt hier. Und war schon ein Jahr her gearbeitet. Und dann kamen Praktikanten plötzlich an. Hey, geile Story da. Und ich so, ganz gut. Was ist gerade passiert? Ja, in der internen Liste. Voll geil. Ach so, das meinst du? Verteiler. Ja, ja. Total immer, gut. Ja, genau. Warum bin ich da nicht drauf? Ich arbeite ein Jahr ein bisschen festangestellt. Wir müssen Praktikant. Ja. Aber jetzt mittlerweile bin ich in der internen Liste. Mittlerweile, ja. Gut. Ich nicht. So. Naja, auf jeden Fall. Nee, der Auftritt ist alles. Ich komme auch immer. Du kriegst keinen Auftritt hin, dass du Leute aus vom Stuhl aufscheuchen kannst. Oder? Also ich meine, benutze dann die Situation, dass irgendwie Melinda aufsteht, um dich zu umarmen, und du im gleichen Atemzug sie umarmst, dich einmal drehst, vielleicht im Takt der Musik, so ein bisschen, oh, wir tanzen, drehst dich, setzt dich auf ihren Platz und übernimmst direkt ihr Essen und machst dann so das weiter. Das wäre der coolste Move. Das wäre ein ziemlich cooler Move. Probiert das mal aus. Move. Fürs Wochenende, bitte probiert mal Folgendes aus und nehmt euch bei einer Party, klaut einfach mal einen Platz. Das ist unsere Aufgabe an die Podcast-UFO-Hörer. Klaut einen Platz auf einer Party. Und nehmt es auf und schickt es uns also Wein. Ja. Bei Skype. Als Voicemail. Genau, per E-Mail. Bitte in RAR-Format verpackt. Genau. Ja, und nicht zu viele Zips, bitte. Das ist immer... Ich liebe Zips. Ah, oh, Zips ist doch das Geilste der Welt. Riesen. Ich habe aber nicht ganz verstanden. Herrlich. Wenn man die entpackt, ja. Sind die dann zweimal auf dem Rechner? Einmal in... Ich glaube schon, ja. Aber ich habe immer gedacht, okay, hat sich gerade vermehrt. Und wenn ich da jetzt andauernd drauf liege, vermehrt es sich immer weiter. Ein bisschen unangenehm, da gerade dabei zugeschaut zu haben. So, oh, was ist da gerade passiert? So, oh, sorry, hab Leute. Habe ich jetzt ausgelesen? Das wollte ich damit nicht. Ja, ja, genau. Ich glaube auch 80% meiner Festplatte sind unausgepackte ZIP-Dateien. Ist das schlimm überhaupt? Weil die sind ja sehr klein. Sind die auch nicht. Das ist auch ein Mythos, dass sie ein bisschen Mythos, viel ja, kleiner so 500 Megabyte komprimiert, 470. Man sich denkt so, naja, ist das jetzt so gut? Man weiß nicht. Du hast die Podcast-Folge mal einmal in einer ZIP-Datei hochgeladen und es war exakt genau so. Es war exakt genau so. Es hat nichts gemacht, nichts. Ist einfach nur gefaked, ja. Was macht denn diese Datei überhaupt? Die faltet das zusammen, die legt das zusammen, so. Aber es ist trotzdem, wenn man jetzt mal in der Physik bleibt, trotzdem noch genauso dicht. Nee, die Dichte wird größer, es ist genauso schwer. Also es ist netto genau das Gleiche, eigentlich. Ja, na, aber ich würde sagen, es ist dieselbe Masse, aber nicht dasselbe Volumen. Die Dichte nimmt schon ab. Zum Beispiel, wenn du ein T-Shirt hast. Nee, ab. Je kleiner man Dinge faltet, die gleich sind, nimmt die Dichte zu. Ja, deswegen nimmt sie ja ab. Wenn man, ach ja, du hast recht. Also wenn du zum Beispiel ein T-Shirt in der zusammengefalteten Fassung kannst du nicht anziehen. Und genauso ist die ZIP-Datei. Die ZIP-Datei ist vom Volumen her reduziert, aber du kannst sie nicht benutzen. Du musst sie erst, wenn du die ZIP-Datei öffnest, entfalten, das T-Shirt aufmachen, dann kannst du es anziehen. Das heißt, für den Transport legst du dein T-Shirt zusammen oder zur Lagerung. Aber die Masse des T-Shirts verändert sich nicht. Ja, der Informationsgehalt ist es war sehr anschaulich, du hast auch sehr viel gestikuliert gerade. Danke. Liebe Leute, ihr kriegt die Sache als GIF zugeschickt. Ja, genau. Als ZIP. Als ZIP-GIF, ja. Oh, ich muss auch noch ein Video machen von dem sassy Anti-Mobbing Ding, damit ihr euch das vorstellen könnt. Halt, stopp, ich fühle mich gemobbt. Mein Niveau, dein Niveau, hallo, Abstand. Also falls ihr gemobbt werdet, könnt ihr genau diesen Tanz machen. Und es gehört ein Tanz dazu, den werde ich gleich noch aufnehmen. Alter, und auf die Facebook-Seite posten. Das ist wahnsinnig furchtbar. Das ist wirklich furchtbar. Also als damals... Als oder wurde das dir gesagt und du wurdest damit geprankt? Das kann auch tatsächlich gut sein. Aber dieses junge Mädchen hat mir damals das vorgeführt. Ich weiß noch nicht, ich glaube, ich habe sie gemobbt. Ich glaube, ich habe sie gemobbt. Du hast mit ihr geschlafen. Ich habe mit ihr geschlafen, und sie hat gesagt. Sie konnte es nicht anders verarbeiten als das. Ja, Mobbing, oder? Das ist schon Mobbing, gehört schon dazu. Während des Geschlechtsverkehrs hat sie einen Tanz. Genau, habe mich aber tatsächlich noch... Hallo, Abstand! Ja, habe ich tatsächlich noch geiler gemacht, von daher hat es nicht so ganz funktioniert. Ich stehe da total drauf, auf solche choreografierten Tänze. Wir haben Sex, finde ich immer total gut. Du Frauen, liebst das ja auch Musicals. Ja. Du willst auch nicht ohne reingehen. Immer. Ohne ich liebe Choreografien einfach. Ich finde es großartig. Ich finde es egal, in welcher Situation, Choreografien sind immer was Tolles. Und die hat mir das gesagt und ich konnte es wirklich nicht fassen. Ich habe einfach das Leben von diesem jungen Menschen an mir vorbeiziehen sehen, wie in verschiedenen Situationen, irgendwie Schützengraben, Stalingrad, irgendwie der Russe kommt um die Ecke und sie macht diesen Tanz. Mein Niveau und dein Niveau. Hallo, Abstand. Und wird sofort erschossen. Ach, die Kopfbewegung. Ja. Ja, natürlich. Sehr gut. Sehr gut. Ach, die Kopfbewegung, das ist ja toll. Ja, das ist auch eine Choreografie. Mach doch mal vor. Eigentlich, ich finde, es sollte im Leben viel mehr Choreografien geben. Also so irgendwie coole Handschläge, irgendwie so kleine Tänze, die man vollführt, so Rituale irgendwie, wenn jemand was Gutes gemacht hat, dass man dann so ein kleines Tänzchen hinlegt. Das finde ich, sollte es viel mehr geben. Ja, das stimmt eigentlich schon. Die Menschheit braucht Choreografie, braucht Synchronität. Man muss sich auch mal synchronschalten, dass sich einfach zwei Menschen auch miteinander bewegen, was zusammen erreichen und nicht immer nur man alleine sein eigenes Ding macht. Das hat die moderne Welt so ein bisschen verloren, diesen Gedanken der Gemeinschaft, dieses, wir gehören zusammen. Vor allem, ich finde auch komisch, abends geht man weg, in Discos zum Beispiel. Ja, ja, in Dissen, Dissen, glaube ich, sagt man heutzutage. In Disken. Ja, ja. Und ich habe nicht ganz verstanden. Warum? Warum? Hat sich also mir noch nicht erschlossen. Mir erschließt einfach nicht, es treffen sich sehr viele Menschen da. Ja. An einem Ort, der für sehr viele Menschen relativ zu klein ist, würde ich sagen. Mhm. Und die reden auch nicht miteinander. Ja. Sondern die tanzen. Okay. Wirklich? Okay, ich denke, du weißt genau so. Ich habe mal ein Doku darüber gelesen. Ja, also ist tatsächlich so, und ich hatte auch mal. Es ist tatsächlich so. Ich habe auch eine Doku gesehen. Ja, tatsächlich, also als ich das erste Mal tanzen war oder ob man das so gemacht hat, war bei mir so, ich habe getanzt 10 Minuten lang, dachte mir, okay, gut, passt. Dann, so, und ciao, können wir gehen. Nee, wir tanzen jetzt die ganze Nacht. Moment mal, was? Ja, die ja. ganze Nacht? Ja, wir sind jetzt in 6 Stunden immer noch hier. So, bitte was? Ja. 6 Stunden lang? Was macht man denn bitte 6 Stunden lang am Stück? Nichts macht. Das ist genauso, wenn man sich irgendwie treffen würde und man sagt, wir spielen jetzt 6 Stunden lang Mikado. Was, und reden mal, dabei nicht. Habe ich das jetzt gerade richtig man verstanden? Man redet dabei nicht. Ja. Ich glaube, wir sind beide so kommunikative Menschen. Ja, ich natürlich. Ich gehe lieber in eine Bar und rede mit Menschen, als in eine Disco zu gehen und mit Leuten nicht zu reden. Ja, absolut. Aber es ist tatsächlich so, also Tanzen wird ja auch irgendwann, kommt man in so eine Trance, ne, in so ein Runner's High irgendwie. Wenn man da 2 Stunden lang getanzt hat. Ja, du trinkst auch keinen Alkohol, dann kommt man, deswegen, ja, weißt du nicht. Ja, das stimmt glaube, tatsächlich. Echt ein Ding. Aber man muss sich seinen Alkoholersatz selber schaffen. Man macht das halt dann durch Endorphine und Tanz und Schweiß und trinkt auch viel von seinem eigenen Schweiß. Und ich weiß, es gab mal eine Situation, wo ich irgendwie total abgegangen bin und irgendwie schon 2 Stunden lang getanzt hatte und total im Groove drin war. Und es war mein Song und alles. Und ich war total in Trance und total abgegangen. Was war irgendwann. Hit me baby one more time von. Ja, genau. Und irgendwann. I like to move it, move. Das ist mein Jam. Das ist mein Jam. Turn it up. Genau, und dann habe ich so getanzt, war total drin und irgendwann gucke ich hoch und ich merke, dass ich um mich so ein kleiner Kreis gebildet habe und 3 Leute mit ihrem Handy mich filmen. Oh Gott. Und ich gucke so, what? Und ich dachte mir wirklich, das war eigentlich einer der unangenehmsten Momente meines Lebens, weil irgendwie ich dachte am nächsten Tag auf YouTube irgendwie, fat, ugly, German kid, dancing irgendwie. Das war echt so unangenehm. So 3 so Typen. Das gibt's doch nicht. Grad. Ja, es war echt unangenehm. Aber ich hatte das nicht bemerkt. Ich war irgendwie so drin und im Groove. Ich habe das gar nicht bemerkt. Aber es war komisch. Auch vor allem, also ich bin jetzt, sag ich mal, ein Mensch. Da bist du so ein geiles Internet-Meme in Albanien. Kann gut sein. Du bist ja gefeiert. Genau, ich kann mir mal vorstellen, wenn ich irgendwann nach Tunesien komme und die Leute vergöttern mich und so, ah, du bist doch Fat Dancing. Fangen an, Bilder von dir zu machen. Ja, so unerwartet. Ja. Ja. Ja, ich bin jetzt ein Mensch, der sich nicht so leicht tut mit dem schönen Geschlecht im Generellen. Und deswegen habe ich auch dieses Konzept von schönes Geschlecht? Hunde. Ah ja. Und deswegen hat mir auch dieses Konzept mit Leuten zu tanzen. Ich kann auch nicht mal Gags über Frauen machen. Das ist schon mal, man merkt schon einfach Symptom Nummer 1. Er ist auch schlagartig rot geworden. Rückfrage, Scheiße. Ich darf nie länger als 3 Sekunden über Frauen nachdenken, sonst kollabiere ich komplett. Und deswegen habe ich auch das Konzept von mit anderen Leuten tanzen noch nie so 100%ig verstanden. Also ich kann so Standardtänze und so und Foxtrot würde ich hinkriegen, kriege ich alles hin, ja. Aber so in einem Club irgendwie abdancen, so dieses irgendwie sexuell antanzen, habe ich nie verstanden. Auch wenn Frauen das bei mir gemacht haben, habe ich immer so ich muss leider los, tut mir leid. Ich hab noch was auf dem Herd. Bin hier nur beruflich. Ups. Whoops. Aber man kann ja, das ist ja das Geile, Tanzen ist ja eine körperliche Flexibilität. Das Tanzen erlaubt dir ja auch, körperlich flexibel zu sein. Das heißt, in einem normalen Gespräch, wenn irgendwie auf einem Empfang oder so jemand mit dir redet, mit dem du nicht reden willst, dann hast du ein riesiges Problem. Man steht sich gegenüber und man braucht einfach einen sehr, sehr guten Grund. Hallo, Abstand. Und man braucht einfach einen sehr guten Grund, um zu gehen. Wohingegen in der Disco ist man eh in Bewegung. Man kann sich einfach 2 Schritte nach links, 5 Schritte nach rechts, 8 Schritte nach rechts und man ist schon wieder begann. Man ist draußen. Man ist schon wieder ganz anderen. Man ist beim Nachbar, ist völlig egal. Man tanzt sich wieder raus auf die Straße am Türsteher vorbei. Und man ist eigentlich flexibel. Deswegen glaube ich, ist es vielleicht auch so einer der Vorteile. Es ist eine ungezwungene Kommunikation. Ich habe mal einen Tanzkurs gemacht tatsächlich. Ja. Das ist, glaube ich, 1,5 Jahre oder so her. Da habe ich mit einer Tanzpartnerin habe ich einen Tanzkurs gemacht. Und wir haben auch irgendwie so ein, keine Ahnung, so Abzeichen oder so, weiß ich gar nicht. Seepferdchen, ja. Seepferdchen im Tanzen. Es ist ganz schön krass. Also, es ist auch total lustig. Ich habe das auch als eine riesen Comedy-Veranstaltung wahrgenommen. Weil du kannst dann da, also, du musst halt die Frau führen und die vertraut halt auf dich. Mhm. Und dann sind halt so, wir waren ein kleiner Raum, es war ein kleiner Kurs mit 8 Paaren oder so. Und dann ist man da rumgeeiert. Und ist immer so, als Mann muss man halt immer so, wie beim Autoscooter, so ja, durchmanövrieren. Also genau, ausweichen. Und es ist immer sehr lustig, wenn man die Frau irgendwie gegen anderes Paar tanzt. Und man so ein anderes Paar gefunden hat, die auch das locker sehen. Und dann einfach zusammen so Autoscooter mit andere Paare abdrängt. Natürlich. So. Und Paare drängen, einfach sind die Blumen aber gefallen. Ich meine, natürlich hat man es auch absichtlich gemacht. Klar, natürlich hat man andere gerammt. Und vor allem immer so die Strebertänzer, die dann immer so mit ganz erhobenem Kopf und hohem Kinn durch die Gegend und du einfach nebenbei immer so Tritt, in rein einfach. Ellbogen ins Schulterblatt rammen. Ja, genau. Aber auch damals, es gibt dann immer so Kreisbewegungen, Walzer zum Beispiel. Ja, Walzer ist ultra hart. Wo man dann auch immer schon, wenn man sich so nach links tanzt gegen die Wand, man schon absehen kann, ich krieg die Kurve nicht mehr vor die Wand, weil man die Schritte erlauben es nicht und man einfach sehenden Auges ins Messer gegen die Wand läuft. Weil dieser Dreivierteltakt, der fuckt dich total ab. Ja, der macht dich wahnsinnig. Und dann, du musst halt innerhalb mit 2 Schritten, musst du dich und die Frau einmal komplett um 360 Grad drehen. Ja, genau. Und das ist ganz schön abgefahren. Und dann musst du halt auch, das musst du halt aber auch so timen, dass du halt insgesamt kleine Runden drehst, aber in einem Kreis, in einem großen Kreis. Ja, genau. Das heißt, du musst außen hin schneller werden. Das heißt, du musst auch wahnsinnig weit vorausplanen. Ja, und innen du musst drin, den Raum schon erkannt haben. Und alle anderen Paare ja auch, die ja auch ihre Bewegungen machen und es auch ist nicht klarkommen. Das ist extrem stressig. Und als Anfänger, und das sind ja alles Anfänger, hast du einfach keine Chance. Und das ist total krass. Und die wird auch wahnsinnig schwindelig. Die wird wahnsinnig schwindelig. Ja. Deswegen gibt ja diesen Move, wo man, sag ich mal, aus der Umarmung sich löst und die Frau so ein bisschen wegschickt. Den habe ich alle 5 Sekunden gemacht, einfach nur, um mich zu orientieren im Raum. Einfach um so ganz kurz zu gucken, wo bin ich gerade? Wo ist die Fensterfront? Okay, gut, weiter geht's. Und dann immer wieder, wo bin ich jetzt nochmal? Weil man sieht ja auch relativ schlecht. Weil meine Partnerin hatte immer wallendes Haar um mich herum. Und dann habe ich sie einmal gedreht und ich hatte ihr Haar um meinen Kopf 2 gewickelt. 2 Meter langes Haar einfach. Ich hatte ihr um meinen Kopf gewickelt, was einfach der Situation auch nicht geholfen hat. Was sie, glaube ich, auch gemacht hat, um mich zu verarschen. Was ich bis heute nicht verstehe, manchmal wechseln die Partnerinnen ja auch. Ja. Und mir sind 2 Partnerinnen hingefallen. Mir sind 2 Partnerinnen hingefallen. Was verstehst du daran jetzt nicht? Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Es ist noch nie, der Tanzlehrer meinte, das wäre ihnen noch nie passiert. Es wäre schon mal passiert, dass jemand gestolpert ist oder so. Aber es sind 2 Mädchen, sind wegen mir beim Tanzen mit mir umgefallen. Ich war die riesen Lachnummer in diesem Tanzkurs. Ja. Ich würde der kann ich mir gar nicht vorstellen. Dass du mit deinen 2,18 Meter mit irgendwie Anita, die 1,60 ist, dass du da irgendwie Probleme hast. Kann ich mir nicht vorstellen, dass du da außerdem mal so einen Suplex nebenbei verführst. Aber auch da. Ich habe Kerzen gerade immer runtergucken müssen auf meine Tanzpartner. Ja. Kerzen gerade. Ja, genau. Was ja natürlich auch der Sinn der Sache ist eigentlich, ne? Jetzt nicht verstanden. Okay. Und, aber auch beim Tanzen war auch mal ein bisschen mein Problem mit der Repetition. Dass man irgendwie so tanzt und man hat dann diesen Tanzschritt drin und man macht den dann 5-mal und man denkt sich, das Lied ist jetzt 20% vorbei. Wir machen das jetzt einfach noch 5-mal. Wir drehen uns einfach immer und immer wieder im Kreis. Ich kann keine Figuren, ich kann nichts anderes, machen einfach immer dasselbe. Ja. Das hat mich einfach irritiert aus diesem Deswegen Modus nicht mehr rauskommen. Das wird immer cooler eigentlich. Hinten raus haben wir auch so ein paar Figuren gelernt, die dann ganz interessant waren. Ja, ja. Und wir sind 2. geworden. Also das Ach so. Ich bin sogar 2. geworden. Nee, Wettkampf kam es bei mir tatsächlich nie. Das war immer so ein Ding. Und ich wollte mich auch nicht binden. Oder es gab einen, die anderen haben gesagt, okay, du bist außer Konkurrenz. Wir und ich hab's nicht gemerkt nicht. Einfach. Ja, genau. Warum muss ich heute früher gehen? Ich wollte mich tatsächlich auch nie an diesen Tanzkurs binden. Es kamen dann alle Tanzkurs, die Tanzlehrerin auf mich zu und hat gesagt, du musst noch diesen Vertrag unterschreiben wegen Vereinsgebühren und so. Und du musst noch nicht so, ich habe leider keinen Stift dabei und ich muss noch mit meinem Finanzberater. Und jedes Mal über Monate hinweg habe ich nie diesen Tanzkurs also schwarz getanzt. Ich war tatsächlich, hab schwarz getanzt. Dann du unfassbar gerne getanzt, und aber keines Geld nicht gehabt. Genau. Dirty Dancing, die berührendste Geschichte der Welt. Genau, ich konnte es mir nicht leisten, aber ich war so verliebt in Tanzen und in die Frau, dass ich es einfach nicht anders konnte. Als Sonntag das. Ist Muttertag, wollte ich noch kurz sagen. Das ist also der Nachteil, wenn man die falschen Sendungsnotizen benutzt. Ja, ich habe außer den letzten. Oh Gott. Wir wollen eine Rubrik machen. Oh, herzlich willkommen zu unserer Rubrik. Das war schon letzte Woche. Heute kommt wieder der erste Mensch. Der erste Mensch. In dieser fantastischen Rubrik diskutieren wir, in welchen Situationen es gewisse Dinge das erste Mal stattgefunden haben, die wir heute als selbstverständlich hinnehmen und wie das gewesen sein muss. Fangen wir doch gleich mal an mit Stefan. Musst du dir nochmal erklären? Also, es geht in der Folge darum. Es ist einfacher, Dinge zu erklären, wenn man nicht ständig hinterfragt wird, ob man es nochmal erklären muss oder nicht. Oh, hui, danke. Food, Florian, fängt an? Oder soll ich anfangen? Nee, fang du an. Ich habe mich gefragt, was war der erste Mensch, der in einem Flugzeug Tomatensaft bestellt hat? Ich glaube nämlich, es war so. Ja, hey, ich hätte gerne Tomatensaft. Und plötzlich, der ganze Flieger steht langsam auf. Ja. Das passt perfekt zusammen. Ja. Ja, finde ich gut. Kapitän ignoriert einfach, er hört eine Tomate und sagt, what? Beste ja. Idee ever. Perfektes Verhältnis. Und wir hatten ja letztes Mal der erste Mensch, der geritten ist. Und heute, alles okay? Ich sehe, vor mir ist ein Fernseher, hinter dir ist ein Fernseher. Und da hat, Monitor, kann ich ja. das hinter mir sehen. Mhm. Und da ist ohne Scheiß irgendwas vorbeigegangen. Das kann nicht sein, da ist nur eine Tonkabine, ist ein abgeschlossener Raum. Hallo? Saugruselig, ey. Ist gerade ein bisschen gruselig. Saugruselig. Hallo? William? Bist du's? Ja, wir haben hallo Florentin. Ich muss dir mal was erzählen. Also. Nie klang jemand mehr anders als du jetzt. Also William. Okay. Wir haben das letzte Mal gesprochen über die erste Person, die jemals geritten ist auf einem Pferd. Und heute die erste Person, die jemals auf einem Pferd saß und Hüa gesagt hat. Und ich stelle mir nur so vor, das Pferd so reißt die Augen auf. Fuck, sie haben das Wort. Fuck it. Und reitet los wie wild. Sie wissen. Ja genau, sie haben unseren Schwachpunkt. Und bis dahin immer so, auf geht's, Kollege. Komm, jetzt aber. Los. Und irgendwann eines Tages... Hüa. Und wusch. Und wusch war das Pferd weg. Und ab dann hatten sie den Schlüssel, um diese Rasse krass, zu knechten. Ja. Muss ja auch immer mal gemacht haben. Pferderennen gewinnen ja auch die Jockeys, die am schönsten Hüa sagen. Ja, genau. Hüa. Hüa. Hüa. Hüa. Nee, ich glaube, es war eher ein Schlachtruf. Hüa. Weiß ich nicht. Oder ein Husten. Nee, Husten. Nein, ich glaube, es war eher sowas dann für so Hüa. Hüa. Hüa. Wusch, Pferd weg. Ja. Ich habe, ich weiß nicht, bist du katholisch? Ja. Hey, gut, ich auch. Lass uns vor kurz alle Evangeliten, Protestanten ausschließen, ja. Indem wir darüber sprechen. Ich weiß nicht, ob es da auch so ist, ich glaube auch. Der erste Mensch, der in der Kirche den Pfarrer geantwortet hat. Ich war neulich auf einer Kommunion und ich fand es echt, wenn man das wirklich objektiv betrachtet, ist das wirklich lustig, wenn er sagt, dem Vater und des Sohnes und dem Heiligen Geiste, Amen. Und die ganze Gemeinde, Amen. Oder erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Die ganze Gemeinde redet plötzlich, ja. Was richtig aussieht wie so eine totale Sekte. Ja. Und ich habe mich gefragt, wer war der erste Mensch, der plötzlich dem Pfarrer geantwortet hat? Wahrscheinlich hat sich niemand getraut, das in Frage zu stellen. Und so ist es einfach entstanden. So irgendwie so, der Pfarrer war da einfach erhebet dagegen. Erhebet die Herzen. Ja, wir haben sie beim Herrn. Das muss so ein was? Ding. Er gibt ja, auch wir haben Sinn. Sie beim Herrn, hey. Ja. Ich weiß auch nicht. Woher kommt das? Also plötzlich haben alle gleichzeitig Antworten. Gute Frage. Ich weiß nicht, glaube ich, hat einfach mal irgendjemand, der es nicht verstanden hat, war einfach dabei und hat einfach mitgeredet. Einfach so Gespräch geführt. So, ja, mir geht's auch gut. Ja, genau. Der erste Mensch, der geschwitzt hat. Was ist ihm durch den Kopf gegangen? Vielleicht ich regne? So, nächster. Die Rubrik nimmt auch, das wird auch immer schwieriger. Ich möchte noch ganz kurz, ich möchte auch ganz kurz einen Zuschauer herausheben, und zwar Pierre Felsenheimer, der seinen eigenen Vorschlag gebracht hat, und zwar der erste Mensch, der geschwommen ist. Tatsächlich, auch ein schöner Moment. Ja, glaube ich auch. Der erste Mensch, der wirklich eine Schwimmtechnik auch geschwommen ist. Ja. Auch geil. Oh Gott. Ne? Ja. Aber dass man auch gemerkt hat, dass man gemerkt hat, wir können uns im Wasser fortbewegen. Es gibt so ein sehr gutes Interview mit Bushido. Ich weiß nicht, ob es Bushido. Sagen wir mal, es ist einfach mal ein bekannter deutscher Rapper. Und, du kennst doch einen. ja, genau. Ich kenne nur Echo Fresh. Und der ist anscheinend Evolutionsgegner. Und der glaubt nicht so ganz an die Evolutionstheorie. Und dann wurde er interviewt zu dem Thema. Und dann ist ja so dieser bisschen der Knackpunkt der Evolutionstheorie, dass sich viele Leute nicht vorstellen können, dass eines Tages einfach ein Organismus, der im Wasser lebt, einfach an Land gegangen ist und so lange überleben konnte, dass er sich fortpflanzen konnte und diese Fähigkeit weitergeben konnte. Weil er war nicht dafür gemacht, an Land zu sein. Und so dieser erste Landgang stellt viele Skeptiker vor Probleme, wie man sich das vorstellen kann. Und dann hat er gesagt, ja, das kann ja gar nicht sein. Fische gehen ja nicht einfach so an Land. Und dann hat der ihn interviewt hat, gesagt, naja, aber Menschen gehen ja auch ins Wasser. Und damit war er komplett still. Ja, stimmt. So, Thema beendet einfach. Es war nicht so eine schöne Antwort. Hat seinen Antwort. Clan angerufen. Ja, kümmert euch mal um den Typen. Macht den fertig. Ja, deswegen, also, er das weiß muss zu ja, viel. Ist auch ein geiler Moment sein. Ne? Der erste Fisch, der an Land geht, ja. Schleimig, stinkend, unter großen entsetzlichen Schmerzen, genauso wie das Podcast entstanden ist. Er war erstmal im sehr leichten Wasser. Seichten Wasser. Glaubst du? Ja. Ja. Genau wie wir. Wir sind auch gerade in so einem leichten, sehr leichten Schwebephase. Wasser, ja. Okay, auf geht's. Ich habe beim Platz 2, ich habe 4 mir rausgesucht. Ja, bitte. Ja, ich bin Streber. Jedes Mal eins mehr. Du willst die immer ersten nicht Leute, die an Halloween Süßigkeiten verlangt haben bei fremden Leuten. Ja, Süßes oder Saures? Nein. Nein? What? Warum sicherlich nicht. Warum sollte ich euch jetzt was Süßes geben? Ihr habt keinen Grund. Ja, oder auch. Ihr habt mich was angezogen. Stimmt, oder auch einen Geburtstag oder so. Einfach Geschenke einfordern. So, ich habe heute Geburtstag. Stimmt, das ja, ist einfach, dass man plötzlich was verlangt. Einfach, so, what? Dass man so an einem Tag irgendwo hingeht, sich gruselig verkleidet, den Typen erschreckt. Ja. Und dann auch dafür was verlangt im Gegenzug. Oder die erste Person, die seinen Geburtstag bewusst gewusst hat. Weil ich glaube, die meisten Menschen wussten gar nicht, welcher Tag es ist im Jahr. Stimmt, oder so. Und die Bauern irgendwie auf dem Land. Und einer hat mal gesagt, sag mal Leute, vor 18 Jahren wurde ich geboren. Also, oder, wirklich, was mir gerade eingefallen wirklich? Ist, der erste Mensch, der erste Straßenkünstler, der einen Hut vor sich hingelegt hat. Ja, genau. Und die Leute wussten die, was es bedeutet überhaupt. Und dachten, okay, jetzt zieht den Hut vor uns. Cooler Typ. Dem gebe ich Geld. Ja, gut. Relativ einfach. Ja. Die erste Person, die an einer Tür geklopft hat. Und was haben sie davor gemacht? Also, wenn man irgendwo rein wollte und sie stand so, ich wär jetzt da. Hallo. Ich komme jetzt rein. Mein Name ist Geisermausel. Und... Oder man ist einfach gegen die Tür gelaufen. Oder man ist einfach... Geisermausel? Wie zur Hölle? Was ist denn, geht in deinem Kopf an? Man ist einfach so awkward vor der Tür gestanden und hat einfach gewartet, bis die Person zufällig aufmacht. Und so, wow, okay, hallo. Gut. Das ist genau wie ich. Ich habe eine Sparkassenkarte. Man braucht die Karte ja, um reinzukommen in die Sparkasse. Ja. Und meine geht nicht. Aus unerklärlichen Gründen komme ich in keine Sparkassenfiliale rein damit. Und ich stehe so richtig dumm vor der Tür und warte, bis ein anderer kommt, der auch gerade Geld abhebt. Oder auch die Situation, wenn man so durch so eine Lichtschrankentür gegangen ist beim Aldi oder so und eigentlich wieder raus möchte, aber nicht den ganzen Weg durch den Supermarkt nehmen will und deswegen wieder rausgehen durch diese Lichtschranken. Man kann sie aber nicht öffnen von der Tür und dann muss man immer warten, bis jemand anders durchgeht und so, hallo, guten Tag. Und man meistens dann auch so 2-3 Ebenen durchgehen muss und immer wieder warten muss, wie bei Star Wars Episode 1. Naja, auf jeden Fall, weiter. Der erste Mensch, der genießt hat. Was hat der gedacht? Was haben die Ummenschen gedacht? Okay. Warum machst du das? Wie bitte? Lass es bitte. Was hast du gerade gesagt? Aber ich meine, es wäre doch auch mal cool, wenn es so eine neue, so was Neues gäbe. Also wir können niesen, husten, sowas. Das war's. Aber wenn eines Tages einfach mal was Neues entsteht, so ein Zwischending. Ein Zwischending oder halt was ganz Neues, so dass man was ganz Neues macht, irgendwie so aus den Ohren niesen oder irgendwie sowas. Oder irgend so was ganz anderes und dann einfach sowas, ab jetzt gibt's das halt so. Die Menschheit ist weiter, hat sich weiterentwickelt und wir haben jetzt einfach nochmal eine weitere Sache. Das ist doch die Schwierigkeit an unserer Rubrik. Dinge entwickeln sich ja langsam. Immer. Ja, das ist ja, daher kommt ja ein bisschen die Comedy-Rubrik, so, Pfeife. Jetzt nehme ich es weg. Jetzt nehme ich das Mikro. Ich habe es noch, der erste Flamingo. Hat sich wahrscheinlich auch gefragt, was zur Hölle soll ich denn sein? Das ist ein Witz. Ne? Herrgott, das ist ein Witz. Ja, genau so. Wir haben Vögel, ja, wir haben Vögel. Jetzt pass mal auf. Was ist Folgendes? Wir stellen einen Vogel auf Stelzen. Okay. Und wir machen ihn pink. Klar, warum nicht? Du bist der Chef, machen wir. Ja. Ich meine, irgendwann wurde Gott doch auch langweilig. Wenn das Respektverhältnis im Himmel zu willkürlich wurde. Ja, genau. Noch nicht gestimmt hat. Wir haben Würmer, oder? Würmer haben wir, alles klar. Wie wär's mit Würmer mit Beinen? Ja, wir haben schon genug andere Tiere mit Beinen. Nee, Würmer mit Beinen und irgendwann werden sie zu Schmetterlingen und kriegen Flügel. Why not? Yep, wir lassen sie dann mal ganz kurz alleine, alles klar. Genau, wie wir eben uns kurz vor dem Podcast überlegt haben, der erste Mensch, der Mau Mau gesagt hat. Ja. Da hat jemand eine Karte hingelegt. Wir haben gespielt. Mau Mau. Bitte? Entschuldigung. Was hast du gerade gesagt? Mau Mau. Ja, man kann doch Mau Mau sagen beim letzten. Ja, okay. Ja, okay. Ach, gut, ab da war das dann so. Einfach, die Geburtsstunde war ein. Ja, okay. Und wenn man das realistisch schadet angeht, es hat sich langsam entwickelt. Erst hat jemand M gesagt. M. Und dann Ma. Mau. Ma, Mama, Mau. Mama. Dinge haben sich langsam entwickelt. Oder, ich habe auch mal hier, der erste Mensch, der erbrochen hat, der sich wirklich erbrochen hat. Ja, ich glaube, wir können alle Körperfunktionen so ein bisschen durchmachen. Der erste Mensch, der jemand anderen erpresst hat. Ja, oder dass die Metapher nicht verstanden hat. Der erste Mensch, der Danke gesagt hat. Die erste Person, die sich gemeldet hat im Unterricht. Die erste Mensch, die Mau Mau gesagt hat. Ich fange es mir auch nicht an. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Rubrik. Das war Rubrik der erste Mensch. Im Universum entstehen ja auch ständig neue Dinge. Die Sterne explodieren, schwarze Löcher, Wurmlochlöcher schießen Materie durch die Galaxie. Neue Dinge entstehen, Meteoriten, Asteroiden, was da so alles rumschwirrt im Universum, kann man sich gar nicht vorstellen. Und wir Menschen kräuchen und fleuchen. Fühlst du dich nicht auch manchmal sehr klein, dass du dir denkst, ich bin hier ganz alleine auf der Welt, niemand hilft mir, ich stehe ganz allein da, was ich ist denke da los? Vor allem, dass das Leben vergänglich ist. Mhm. Es ist vergänglich, man... Es hört irgendwann auf. Das ist die Synonym von vergänglich. Aber irgendwann ist es vorbei. Irgendwann wird es nicht gerade vorbei. Dadurch, dass es aufhört, auch unendlich in seinen Möglichkeiten? Naja, es ist ja eine hochinteressante Vorstellung, in einer Welt zu leben, in der nichts ist. Ja. Zum Nichts zu werden, zur Dunkelheit, ins Schwarze zu wandern. Aber braucht es nicht auch das Nichts, damit etwas sein kann? Das setzt nicht Existenz, Nicht-Existenz voraus. Es bedingt es sogar, soweit würde ich dann doch gehen. Wäre nicht eine Welt, in der nichts existiert, wesentlich eher vorstellbar als eine Welt, in der überhaupt etwas existiert? Nein, das ist warum eine, existiert überhaupt nein. etwas? Gewohnt ist man nur, dass Dinge existieren. Ja. Eine Vorstellung daher einer Welt, in der nichts existiert, ist, wie ich finde, unmöglich. Und das macht den Reiz aus. Und das ist auch der Grund, warum sich Religionen entwickeln. Und gibt es das Nichts überhaupt im Grunde mehr als ein theoretisches Konzept, die Abwesenheit von etwas? Gibt es das auch tatsächlich oder ist es nur ein theoretisches Konzept, dass der Mensch sich durch den Vorgang der Subtraktion vorstellen kann? Es gibt ja immer das Gegenteil. Es gibt Schwarz und Weiß, es gibt Hoch und Tief, es gibt immer das Gegenteil. Sehr interessant, gehen Sie da bitte drauf ein. Und es gibt Materie und Antimaterie. Jetzt ist aber alles zum gleichen Maße vorhanden. Davon geht man aus, dass sie... Aber Antimaterie ist ja nicht dasselbe wie nichts. Hey, halt mal die Fresse kurz. Am Ende der Gleichung würde eine Null stehen normalerweise. Entsteht aber nicht. Und das ist nämlich das Ding. Das Universum dürfte normalerweise gar nicht existieren, weil es genauso viel Antimaterie wie Materie gibt. Muss ja eigentlich so sein. Also irgendwann ist aber Antimaterie verschwunden gegangen. Deswegen gibt es mehr Materie. Und das ist das, was wir also jetzt meinst, haben. Alle, es kann ja nichts aus dem Nichts entstehen. Also du meinst, das Universum ist nur eine falsch verteilte Balance. Ja, es ist nur aus der Balance. Die Existenz ist eine nicht aufgehende Gleichung. Es ist ein Fehler. Es ist ein Fehler im System. Also du willst sagen, Existenz ist ein Fehler. Man existiert, Existenz besteht nur daraus, ich dass glaube, zwei ja. Pole und irgendwann macht mal jemand, so einen Schrank auf, dann ist die fehlende Antimaterie da und wir sind alle weg. Ja. Ich glaube, irgendwann wird die gefunden und wir sind alle weg. Aber ist nicht so auch das Leben des Menschen aufgebaut? Existieren wir nicht auch als mehrere Pole, die unter sich Spannung erzeugen und mit Dingen außerhalb von sich und ja, sich ja, selbst ist ja Spannung hochinteressant. Erzeugen? Die Konflikte sind ja hochinteressant. Ja, es ist da ja unglaublich interessant. Also ist der Mensch selbst nicht einfach nur leer und lebt durch die Plus und Minus, die ihn erfüllen? Selbst an sich ist er allerdings nur eine leere Hülle? Ja, deswegen sind ausgeglichene Menschen, die Yoga oder Pilates machen, das so, verschwinden das, irgendwann einfach. Ja, die verschwinden irgendwann und ist auch ein bisschen langweilig. Also ja, das ist ja die Idee eigentlich des Buddhismus mit der Erlösung und Nirvana, dass wenn du Balance erreicht hast, bist du weg. Stimmt. Dann verschwindest du. Das heißt, im Umkehrschluss... Deswegen sind Buddhisten auch wahnsinnige Arschlöcher. Und wahnsinnig selten auch einfach. Ja. Genau. Ich bin hier raus, Leute. Die arbeiten nur an der Exit-Strategie. Da. Es gibt nur uncoole Buddhisten. Ja, du kannst dich ja dann entscheiden. Also im buddhistischen Glauben ist es so, wenn du die Chance hast, ins Nirvana zu gehen, kannst du dich entweder entscheiden, ins Nirvana zu gehen und bist dann weg. Oder du bleibst auf der Welt und bist Lehrer und bringst anderen Leuten bei, wie man ins Nirvana und geht. Und wirst, was war noch die Religion mit dem Reinkarnation, wo du dann als anderes Tier wiedergeboren wirst? Hinduismus ist das. Ist es nicht, und was, also wenn man cool ist, wird also man ein cooles Kastensystem. Tier? Ja, genau. Du hast Karma und je mehr Karma du hast, desto ein besseres Tier wirst du dann. Also wenn du jemanden umbringst, wirst du wahrscheinlich eine Eintagsfliege. Ja. Aber wo ich mir denke, auch wenn, so als, ich habe mich immer gefragt, welches Tier ist denn in der Hierarchie das niederste Tier? Und ich glaube, es ist der Wurm, wo ich mir dachte, als Wurm, saugeiles Leben. Weil du denkst, ich kann nicht weiter absteigen. Ja. Es ist scheißegal, was ich mache. Wurm bin ich einfach auf jeden Fall. Ist völlig egal. Ja, vor allem als Wurm denkst du auch nicht, das Leben ist scheiße. Du kennst es ja auch wieder nicht anders. Doch, du kennst es ja eben schon, weil du schon andere so. Leben gelebt hast. Nee, also du kannst na ja, ja, aber das wird aber die Religion ja. entwerten, weil jeder weiß ja, dass er nichts vorher war. Vielleicht hat man schon so ein Gefühl. Also vielleicht haben strebst du durch irgendwas zu irgendwas Höherem, weil du weißt, wie es ist. Ich finde, ich glaube, glauben eigentlich Priester zum Beispiel, also Religion ist auch eine gute Folge, war vielleicht. Schau das mal auf kurz. Ja. Ich finde, okay. Priester, denken Priester manchmal, sind wir vielleicht verrückt? Weil stellen sie die Religion nicht mal in Frage? Doch klar, und das, sagen ist ja, sich, das ist ja quintessentieller Teil von Religion, ist, dass du die Religion in Frage stellst. Ja, aber darum dann geht's stellen ja sich bestimmt Priester mega auf die Frage. So. Sind ja, wir natürlich. Sind wir nicht verrückt? Ja, klar. Das ist ja Theologie, dass du da einfach hinterfragst, was es eigentlich alles soll. Geht mal dann, liebe Leute, geht mal bitte zum Priester hin und sagt ihnen, ihr seid nicht verrückt, ihr seid nur... Alles okay, ihr seid super nur wahnsinnig gut, schon okay, passt schon. Ja. Ja. Ist eigentlich Christentum die einzige Religion, wo die Leitperson ein Mensch ist, also genauso aussieht wie ein Mensch? Also ich meine, die Hinduisten haben ja diese Elefantenmonster und so. Nee? Das habt ihr nicht gesehen, da kann ich nur finster reinschauen und müde mit dem Kopf schütteln. Natürlich nicht. Ich meine... Das Judentum. Ja, aber das Judentum hat quasi ja auch keine auf die Bilder. Gleichen Geschichte, auf die gleichen Geschichten. Aber ist im Judentum sind auch die Bildnisse verboten komplett von Gott, es gibt oder? Aber, ja? Es gibt aber einen Messias, auf den gewartet wird. Und der ist halt immer noch ein Mensch. Dann zum Beispiel gibt es den Islam, da weiß ich nicht genau. Ja, okay. Ein Islam, ich habe jetzt nur an Hinduismus gedacht. Der heilige Ali, deswegen weiß habe ich nicht mich genau, versucht, wie der aussieht. Durch den Hinduismus abzugrenzen. Hinduismus ist mir einfach ein Dorn im Auge. Das ist einfach so ein Ding, da will ich nichts mit zu tun haben. Das ist echt so ein Erz. Jeder braucht einen Erzfeind. Das Coolste ist eigentlich, was damals die alten Griechen geglaubt haben, an diese ganzen vielen Götter. Was voll geil ist. Da gab es einen Griech, das ist sehr nah auch an dem, was heute zum Beispiel, wie Republiken ja aufgebaut sind. Es gab quasi den Gott für Agrarwirtschaft, den Gott für Finanzen. Wie so ein Bundestag. Ja, also wie ein Bundestag aufgebaut. Ja. Total interessant. Und das ist auch cool. Da kannst du halt immer an neue Götter beten und du kannst es ja ein bisschen besser zurechtbiegen, das Ganze so. Ja, und die Götter sind vor allem auch viel menschlicher, ne? Also, ich meine, du kannst Götter nur dadurch menschlich machen, dass es mehrere gibt. Wenn es einen Gott alleine gibt, ja gut, der ist halt allmächtig so. Aber schon wenn du zwei Götter hast, dann gibt es da Streit und einer ist stärker und einer schwächer. Die Geschichten werden automatisch cooler. Ja, die Bibel wird cooler einfach. So eine mehrteilige Geschichte eigentlich. Ja, absolut. Wir sind durch mit der Zeit. Ich fand es eine gute Folge. Ich bin dankbar. Ja, danke schön. Nicht dir. Ja, danke. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt beim Podcast UFO. Ihr habt eine Menge Aufgaben. Ihr habt jetzt erstmal die Aufgabe, in den nächsten Wochen auf der nächsten Party, auf die ihr geht, was wahrscheinlich morgen ist. Ich habe immer das Gefühl, dass unsere Hörer viel cooler sind als wir. Ich kann, also wirklich, jetzt mal ganz im Ernst, ich kann nicht verstehen, warum ihr uns zuhört. Ich meine, ihr habt offensichtlich Sex, wie uns Leute auf Twitter schon unter die Nase reiben. Finde ich auch ein bisschen uncool. Also jetzt mal, also klar, natürlich, ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt, aber dass man jetzt irgendwie sagt so, oh, hier, keine Ahnung, ich könnte entweder euch hören oder Sex haben, mal gucken, was ich mache, finde ich auch ein bisschen scheiße eigentlich. Die Option hat nicht jeder, deswegen haltet euch mal ein bisschen zurück, okay, Leute. Auf jeden Fall, ihr habt jetzt die Möglichkeit. Das trifft uns auch. Das trifft uns auch, ja, wir haben auch Gefühle. Könnt ihr auf der nächsten Party, auf die ihr nächstes Mal geht, Pauline, auf die nächste coole Sexorgien-Party, auf die du wieder gehst, kannst du mal versuchen, irgendjemandem einen Sitzplatz zu klauen und erzähl uns, wie es gelaufen ist, ob es funktioniert hat, ob du genug Selbstbewusstsein hattest, ob der Auftritt cool genug war. Ihr könnt uns weiterhin Sprachnachrichten hinterlassen auf unserem Skype-Account. Ja, könnt ihr das Podcast-UFO. Könnt ihr auch nicht, nein, weil Florian das verkackt. Nee, ich habe das alles eingerichtet und ich will, dass es auch funktioniert. Auch satt. Nee, das passt schon. Ich habe auch satt, dass du immer Dinge versprichst. Aber ich habe es eingehalten. Die Leute halten sich ein. Man muss uns eine Kontaktanfrage schicken. Und stimmt, ja, und kann man noch machen. Nicht. Ja, okay, mach. Ja, und schickt uns eine Kontaktanfrage, ich nehme alles an. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch wieder... Das geht auch privat für Florian. Könnt ihr uns auch natürlich alles an. Uns Bilder schicken und neue Themenvorschläge schicken, wenn ihr wollt. Ansonsten orientieren wir uns das nächste Mal wieder an Go Butler. Wenn ihr irgendwelche Scheißthemen wollt, wir machen das, ziehen das durch, ist mir völlig egal. Solange bis wir von Booster und Go Butler gesponsert werden. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, viel Spaß dabei und denkt immer daran, das Universum ist unendlich und ihr seid es auch. Ergreift jede Möglichkeit, lasst euch nicht sagen, dass ihr irgendwas nicht könnt. Wenn ihr nur genug daran glaubt, könnt ihr alles schaffen. So soll dann nochmal einen großen Redeanteil haben. Macht's gut. Tschüss. Wir sind ab. Wir heben ab.